Club Night mit Mark Spoon, live aus Frankfurt. 3, klapp mal. Thank you. Wie gesagt, es ist immer noch die H3 Club Night, live aus dem Hessischen Rundfunk mit Mark Spoon. 5,000 horses. Thank you. Stefan Ludley auf dem Digital. Thank you. Thank you. das war ein Labul. Vom Club der aufgehenden Sonne.